Morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. So let's keep going. Lasst uns weitermachen. So first of all, you have to run, not stroll along. Als erstes musst du laufen, nicht umherschlendern. Secondly, you have to have endurance. You push through every pain and confusion. Zweitens musst du Ausdauer haben und du musst durch Schmerz und Verwirrung hindurchgehen. Thirdly, the race that is set before you. Drittens, das Rennen liegt vor dir. You know, you have to understand something. Du musst etwas verstehen. That the moment, actually, no, that's not true. Not the moment. Nicht der Moment. Before the foundation of the world. Vor Grundlegung der Welt. Jesus has already registered you for a race. Hat dich Jesus bereits für einen Wettlauf registriert. He has already the number that you're wearing on your chest to run the race. Er hat bereits die Nummer, die du während dieses Wettlaufs auf deine Brust trägst, bestimmt. You know, he didn't decide that after you got saved. Er entschied sich nicht, nachdem du gerettet wurdest. We are God's workmanship, Ephesians 2 verse 10, created for good work. Wir sind Gottes Werk, Epheser 2:10, geschaffen zu guten Werken. That were prepared for us beforehand. Zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat. See, God didn't save him and say, oh my God, he's saved, what am I going to give him to do? Gott sagte nicht, oh mein Gott, er ist gerettet. Was gebe ich ihm zu tun? No, before you existed, before the world was even founded. Nein, bevor du existiert hast, bevor die Welt gegründet wurde. Jesus said, I have a race for you to run. I have a race for Rainer to run, Jesus. For Daniel to run. Sagte Jesus, ich habe einen Wettlauf für dich zu laufen. Ich habe einen Wettlauf für Reinhard zu laufen, für Daniel. And I'm going to give him the number that I'm going to put on his chest to run this race. Und ich gebe dir die Nummer, die du auf deine Brust trägst, wenn du diesen Wettlauf läufst. Everything is already set out. Everything is planned and everything is ready. Alles ist bereits vorbereitet. Alles ist angelegt. Alles ist bereit. I'm going to give him the big outline and I hope that within the big outline he will find the exact path. Ich gebe ihm den großen Überblick und innerhalb des großen Rahmens wird er den genauen Weg finden. He will just run the smartest way to finish the race. Er wird einfach den klügsten Weg gehen, um diesen Wettlauf zu beenden. You know, once you understand this, life starts to make sense. Wenn du dies verstehst, fängt das Leben an, Sinn zu machen. You know, we have been put into this world for a purpose. Wir wurden zu einem bestimmten Zweck auf diese Welt gebracht. I need to say something here. Hier muss ich etwas sagen. It has made me so sad and I don't even know how much I had to resist temptation to be upset with people. Es machte mich so traurig und ich weiß nicht einmal, wie sehr ich der Versuchung widerstehen musste, mich über Menschen zu ärgern. I really had to resist the temptation. Ich musste wirklich der Versuchung widerstehen. I had to keep telling myself, God loves everybody and I will love them too. Ich sagte immer wieder, Gott liebt jeden Menschen und ich werde sie auch lieben. And here is why. Und hier ist warum. Hundreds and hundreds and hundreds of people have contacted me. Hunderte und hunderte von Menschen haben sich an mich gewandt. And you know what for? Und weißt du wofür? They always wanted the same question. Some people even offered me a lot of money to help them figure them. Sie hatten immer die gleiche Frage. Einige Leute boten mir sogar Geld an, um dies herauszufinden. Reinhard, help me find my purpose. Reinhard, hilf mir, meinen Zweck herauszufinden. The first thing that made me upset is like, who is Reinhard to help you figure out your purpose? Das erste, das mich verärgerte, war, wer ist Reinhard, um dir zu helfen, deinen Zweck herauszufinden? Like, I have enough job to figure out my own purpose. Im Sinne von, ich habe schon genug Arbeit, meinen eigenen Zweck herauszufinden. You know, if I don't live in intimacy with Jesus, I don't figure out my purpose either. Wenn ich nicht in einer intimen Beziehung mit Jesus lebe, kann ich meinen Zweck auch nicht herausfinden. So that's. Eu não vou ver o meu propósito também. So that's the first thing. Das ist das Erste. But I chose to love people and try to help them. Als ich beschloss, die Leute zu lieben und ihnen zu helfen, here's what I found. Habe ich Folgendes herausgefunden. Not in every case. Nicht in jedem Fall. But in a great majority of cases. Aber in der großen Mehrheit der Fälle. When people want to find their purpose. Wenn die Leute ihren Zweck herausfinden wollen, their biggest concern is not to obey Jesus radically and do whatever it takes to fulfill the purpose. Ist ihre größte Sorge nicht, Jesus radikal zu gehorchen und alles zu tun, um ihren Zweck zu erfüllen? Their biggest desire is to do what they really like to do And by finding that, they're gonna get wealthy and rich and prosperous and happy. Ihr größter Wunsch ist, das zu tun, was sie wirklich tun wollen, um dann, wenn sie es gefunden haben, wohlhabend, reich und glücklich zu sein. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. What has my purpose to do with me enjoying doing it? Was hat mein Ziel damit zu tun, dass ich es genieße? That's not the question. Das ist nicht die Frage. Paul said that I've been called to preach the gospel. Paulus sagte, dass er berufen ist, das Evangelium zu predigen. If I don't like to do it, I still have to do it. Wenn ich es nicht mag, muss ich es trotzdem tun. No, but if I do it with joy, I get a reward, so I might as well do it with joy. Wenn ich es mit Freude tue, bekomme ich eine Belohnung. Also kann ich es genauso gut mit Freude tun. You know, Jesus endured the cross for the joy that was set before him, not because he liked it so much. Jesus ertrug das Kreuz um der Freude willen, die vor ihm liegt, nicht weil er es so sehr mochte. You know, we have to get this idea out of our head that the race has to do with what I like and what I enjoy. Wir müssen uns diese Idee aus unserem Kopf schlagen, dass der Wettlauf damit zu tun hat, was ich mag und was ich genieße. This is a selfish, self-centered idea about the purpose of God. Dies ist eine egoistische, egozentrische Vorstellung vom Ziel, vom Zweck Gottes. But you know what I found? Weißt du, was ich gefunden habe? I found that once I make the true choice to walk in my purpose, wenn ich die richtige Entscheidung getroffen habe, in meiner wahren Bestimmung zu gehen, I'm actually going to enjoy life. Werde ich tatsächlich das Leben genießen. I have this humongous deep satisfaction inside of me. Ich habe diese enorme tiefe Befriedigung in mir. That I did something that has value in eternity. Dass ich etwas getan habe, das einen Wert für die Ewigkeit hat. You know, over and over again I stop and I feel tired and frustrated with all the natural bureaucratic headache stuff. Immer wieder stoppe ich, wenn ich frustriert bin und genug habe von all dem natürlichen bürokratischen Kopfwehkram. See, let me tell you what kind of guy I am. Lass mich dir sagen, was für eine Person ich bin. Let me get out there and save the kids. Lass mich rausgehen und die Kinder retten. You know, bring them all to my house. Bring sie alle zu mir nach Hause. Bring 50 kids to my house. Bring 50 Kinder zu mir nach Hause. Love them and care for them. Ich liebe sie und sorge für sie. And give my life to that. Und gebe dafür mein Leben. That's how I am. Das ist so, wie ich bin. I see a need, I dream it, and I want to get on with it. Ich sehe ein Bedürfnis, ich träume davon und ich will vorwärts machen. I can't. Ich kann es nicht. Because the law in Brazil forbids me to do that. Weil das Gesetz in Brasilien mir verbietet, das zu tun. So, here is what you have to understand. Hier ist, was du verstehen musst. When all this stuff that takes so much time, energy and finances and people and resources is bothering me, wenn all dieser Kram, der so viel Energie, Zeit, Finanzen, Leute, Ressourcen in Anspruch nimmt, mich belastet, do you know what I do? Weißt du, was ich mache? I just go to my chair. Ich gehe ganz einfach zu meinem Stuhl. I close my eyes. Ich schließe meine Augen. I say, Jesus. Ich sage, Jesus, I thank you so much. Ich danke dir so sehr. You have called me worthy. Du hast mich für würdig befunden, to save these children. Diese Kinder zu retten. And to bring them with me into heaven one day. Und sie eines Tages mit mir in den Himmel zu bringen. Thank you so much. Danke dir so sehr. And for this purpose, that this is eternal, I will run the race with incredible perseverance. Und für diesen Zweck, der ewig ist, werde ich meinen Wettlauf mit Ausdauer laufen. You know, change your perspective. Ändere deine Perspektive. Once you change your perspective about whether you have to like your purpose or not, wenn du deine Perspektive geändert hast, ob du einen Zweck lieben musst oder nicht, you will live life with deep joy and great satisfaction. Wirst du das Leben mit tiefer Freude und großer Befriedigung leben. See you tomorrow. Sehe dich morgen.